Gastro-Event, Sabine Wuttke, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, mein Name ist Korkmaz. Ich habe gerade Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Kann ich bitte Herrn Müller sprechen? Oh, tut mir leid, Herr Müller ist gerade nicht da. Aber vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, ich habe ein paar Fragen zu der Stelle. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Da müssen Sie mit Herrn Müller sprechen. Aber ich kann Ihnen einen Termin für ein Vorstellungsgespräch anbieten. Wann haben Sie denn Zeit? Ich bin da sehr flexibel. Heute Nachmittag? Moment, ich muss mal nachsehen. Heute Nachmittag geht nicht, aber morgen? Gerne. Morgen Vormittag um 11 Uhr? Ja, das geht bei mir. Prima, Herr Korkmaz. Ich habe den Termin notiert. Dann bis morgen. Entschuldigung, in der Anzeige steht keine Adresse. Ach so, wir sind am Berliner Ring Nummer 128. Kommen Sie mit dem Auto? Sie können direkt bei uns parken. Nein, ich komme mit der U-Bahn. Dann nehmen Sie die U6 bis zur Parkstadt Nord. Von der Haltestelle sind es zu Fuß noch 5 Minuten. Vielen Dank. Dann bis morgen. Auf Wiederhören.